euch gut, sodass im Zweifelsfalle schnell gehandelt werden kann, tanzend, wie auch immer. Also verteilt euch gut. Thank you. Herr Gida, ihr seid umzingelt. Und zwar von der Realität, die es hier schon gibt.